es uns. Nichts ist für die Ewigkeit, im Gegenteil, nebenbei verdichtet sich Gelegenheit. Okay. Wenn du einsam bist, wenn du mich vermisst, dicke Cheese, ey, ich zeig dir dein Paradies. Ey, das Leben ist ein Spiel, Baby, lass uns leiden, lass uns treiben, ey, Baby, Cthulhu, es schickt mein Hirn zu Reisen. Von Langenau, Frankfurt, von Dresden, Rangsdorf, Brandenburg, Panderbisdorf, von Rimini, Italien, nach Obach, Indien, Goa, Chemnitz, Kroatien, Rostock, FG, Rabenstein, Schlesien, Bodensee, Ferropolis. OFT, fiel man auf die Schnauze. Ja, okay, man griff nach den Sternen, so lange bis Johannes trinkt, hatten wir viel Zeit zu lernen. Und er trank mit uns sehr gerne Sternburg Bier in der Taverne. Alles was bleibt ist Erinnerung. Ey, ich schrei in meinem Zimmer rum. Wir leben ab sofort ein geteiltes Und. Ich schau in deine Augen und sie drehen. Doch kleines wegen dir muss ich gehen. Was bleibt ist Erinnerung. Ey, ich schrei in meinem Zimmer rum, wir leben ab sofort ein geteiltes Uns. Sternburg Bier in der Taverne, Devon Fire auf dem höchsten Berg der Gegend. Jägermeister, Messer werfen, besser feiern mit dem Teufel im Leib. 10 Jahre und kein bisschen neu, Weiser, es geht so weit, da es gibt nichts zu versprechen. Nichts hat hier noch Deutungskraft, der Herbst kommt über Dresden und das Leben friert sich einen fast ausgelaugten Leibern. Zu Tausenden am Scheitern mit hausgemachten Zweifeln, das Aussichtslose zu begreifen. Du willst weg, doch du bleibst da, und du willst hier sein, doch gehst weiter. Um eine Erfahrung reicher, denkst du dir dann zeitnah, ist ja noch ein bisschen Zeit, ja, ist ja lange nicht so weit. Tja, eigentlich wollte ich diesen Text ja verschieben, dolle wichtig ist er nicht und offensichtlich. Alles was bleibt ist Erinnerung. Ey, ich schrei in meinem Zimmer rum, wir leben ab sofort ein geteiltes Uns. Yeah. Ich schau in deine Augen und sie drehen, doch kleines wegen dir muss ich stehen.